Warum heißt die zweite Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit natürlich der Sohn? Die zweite Person heißt Sohn, weil er vom Vater von aller Ewigkeit her geistig gezeugt ist. Deshalb heißt er auch das ewige Wort des Vaters. Der Sohn geht also aus dem Vater hervor durch eine geistige Zeugung von der leiblichen, menschlichen Zeugung natürlich unterscheiden muss, damit nichts zu tun, aber indem eben der Sohn aus dem Vater hervorgeht, damit wir uns irgendwie das vorstellen können, spricht man von dieser geistigen Zeugung. Der Vater erkennt sich von Ewigkeit her selber, sein ganzes göttliches Wesen. Und diese Erkenntnis, diese geistige Erkenntnis Gottes, seiner selber, ist die zweite göttliche Person. Wenn man das irgendwie theologisch spekulativ fassen will. Das Wort des Vaters. Gott spricht sein Wesen in einem einzigen ewigen Wort aus und dieses Wort ist die zweite göttliche Person. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, wie es im Messcredo dann heißt. Also nicht unterschieden in der Natur, der göttlichen Natur, sondern nur in der Art und Weise des Hervorgangs aus dem Vater durch diese geistige Zeugen. Und der einzige Unterschied zwischen den göttlichen Personen besteht darin, dass die eine Person nicht die andere ist. Ja. Auch durch die Hervorgänge einer Person aus der anderen, beziehungsweise des Heiligen Geistes aus dem Vater und dem Sohne, und kein Unterschied in den Eigenschaften der Personen da niedergelegt. Ja. Die Dreifaltigkeitspräfation, die im 18. Jahrhundert ins Messbuch eingeführt worden ist, so schön ausdrückt, sine differentia discretionis, ohne Unterschied der Unterscheidung, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen dann genau übersetzt ist, im Messbuch, wie ich das finde. Es ist eine Unterscheidung da, aber nicht so, dass sie etwas Verschiedenes in irgendeiner der Personen bedeuten würde. Was wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben, dasselbe glauben wir ohne irgendeinen Unterschied auch von deinem Sohne, Octe Filio Tuo, Octe Spiritus Sancto, sine differenza discretionis sentimus, ohne irgendeinen Unterschied, wird hier nur im Deutschen übersetzt. Gut. Also es gibt einen Unterschied, aber der keiner ist. weil eben für uns bedeutet Unterschied, ist auch im Katechismus so ausgedrückt, beim kleineren Katechismus jedenfalls einmal, das heißt, es gibt keinen Unterschied. Und dann die nächste Frage lautet wieder, worin besteht der Unterschied? Ist halt ein bisschen schwierig für uns zu verstehen. Ja? Das Unterschied hier besteht, indem die eine Person nicht die andere ist, sind wirklich drei voneinander verschiedene Personen, aber sie haben vollständig und in derselben Weise Anteil an der göttlichen Natur. Da besteht kein Unterschied.